gute Eier, feine Butter. Oh, was fehlt da jetzt noch? Ach, ich weiß. 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilen. Klingt zwar komisch, schmeckt aber köstlich. Heute von und mit Jürgen. Erstens, diese Hinweise hat mir René Scher, dessen Name ich schon mal gespoilert habe, @podcasttipps auf Twitter. Erinnert ihr euch? Ja, die nicht gespoilert werden wollte, namenstechnisch, und was du jetzt unaufhaltsam tust. Ich glaube, ich habe jetzt aber auch zum ersten Mal seinen vollen Namen gespoilert. Mhm. Aber ist egal. Erstens, das war natürlich nicht der erste Hinweis. Ah, das wär aber auch mal großartig. Erstens, ich wurde als das dritte von 9 Kindern des Anwalts Heinrich Piep und seiner Frau Henriette in Deutschland geboren. Okay, das heißt, mit anderen Worten, der Hinweis ist Großraum Deutschland. Sozusagen. Und Heinrich und Henriette. Ja, kann ja sonst niemand sein. Ist der Dominik eigentlich auch da? Mhm. Okay. Zweitens. Ich erhole mich immer noch von dem Intro. Meine Eltern entstammten jeweils aus bedeutenden Rabbinerfamilien. Ich selber und ein Großteil meiner Familie aber konvertierte später zum Protestantismus. Eieieiei. Das hat die garantiert ein bisschen genervt, so wenn die beide Rabbiner waren. Da wurden die bestimmt ein bisschen rabiat. Drittens. Er arbeitete als gekonnt in die dritte Person. Ich switche das mal. Ich arbeitete als Gerichtsdolmetscher und vereidigter Übersetzer in Osnabrück. Aus meiner Studienzeit ist überliefert, dass ich wegen nächtlichen Lärmens und Trunkenheit verurteilt wurde und wegen mich gegen Tragen eines Säbels ermittelt wurde. Oh, war das Tragen eines Säbels damals eine Straftat? Sieht fast danach aus. Okay. Ja, haben wir schon Degen dabei haben dürfen. Haben wir schon grob eine zeitliche Einladung? Haben wir noch nicht, ne? Dann kann ich euch da leider nicht viel mehr darüber verraten. Aber lasst mich an euren Gedanken teilhaben, während ich einen Schluck Bier trinke. Ja, mein Gedanke war, ich hätte gerne einen Schluck Bier. Trink für mich. Ich hätte jetzt irgendwie aus dem Bauch raus gesagt, irgendwas zwischen 1700 und 1900. Einfach so. Einfach so, okay. Mhm. Das ist entweder richtig oder falsch. Mhm. Viertens. Ich emigrierte im Alter von 31 Jahren mit meiner Familie über Paris nach London, nachdem sich in meiner Heimat Deutschland heftige politische Veränderungen abzeichneten. Oh, okay. Ich würde ja gerne irgendwas sagen, aber ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung und das ist dann immer schwierig, irgendwie komplett was zu raten. Das stimmt. Da kommt man sich dann immer so dumm vor, ne? Aber ja, ich habe mich an das Gefühl langsam... Da ist man in der Vergangenheit auch schon ordentlich aufs Maul gefallen. Ich habe mich langsam an das Gefühl gewöhnt. Aber jetzt frage ich mich gerade, warum jemand so aneckt. Also entweder religiös, aber das glaube ich nicht. Sonst wäre diese Sache mit dem Übertreten kein so ein großes Thema. Ich hätte jetzt eher gesagt, aus dem Bauch raus politisch. Also ich bin sonst immer angeeckt wegen meiner Überheblichkeit. Was soll ich da sagen? Naja, also politische Veränderungen steht er ja da, ne? Also deswegen ist er ja schon mal zumindest geflohen. Naja, schauen wir mal fünftens. Mütterlicherseits war ich als Cousin dritten Grades mit dem deutschen Dichter Heinrich Heine verwandt, den ich später in Paris kennenlernen durfte. Ah, jetzt weiß ich's. Ja. Dann bitte. Sicherlich ein Scherz. Ach so. Gab es nicht mal im deutschen, klassischen deutschen Fernsehen, sage ich jetzt mal, so wo es noch diese großen Samstagabendshows gab, irgendeine Sendung und die Hörerinnen und Hörer können gerne uns schreiben, wie die genau hieß, wo einfach Leute eingeladen waren, die irgendwie über 100 Ecken mit irgendjemandem sehr berühmten verwandt waren. Was und dann mussten die Leute da halt erraten, mit wem die Person jetzt verwandt war oder halt irgendwie der Person passende Fragen stellen. Das ist ein fantastisches Konzept. Ja, hallo, ich sag nur am laufenden Band. Was ist das Konzept? Ja, da fahren Sachen an einer Person vorbei, dann muss die sich merken, dann muss er alle Sachen wieder sagen und dann darfst die Sachen behalten. Ja, ist doch geil. Ja, voll gut. Also ich war jetzt eher verwirrt, weil irgendwie alle mit H irgendwie anfangen in der Folge. Heinrich Heine, Heinrich Henriette, das ist doch, das klingt halt so, als hätte ich es tendenziell besser auf, wenn man es vorstehen sieht, als wenn man das quasi hört. Ja, das klingt so, als hätte sich jemand ausgedacht. Sechstens, ich vergaß zu erwähnen, also das steht da, ne, nicht ich, also das möchte ich zu meiner Verteidigung hier mit einflechten. Ich vergaß zu erwähnen, dass ich 1818 geboren wurde und 1835 zu einem Studium der Rechtswissenschaften und der Kameralistik nach Bonn ging. Kameralistik, was denn das? Das wird... Muss man noch wissen, was das genau sein soll. Ich kann es dir nicht beantworten. Vielleicht hat es was mit Fotografie zu tun. Vielleicht. Hm. Ich google das mal für euch. Ist das nicht irgendwas buchführungsmäßig? Aber Kameralistik, Buchführung? Finanzwissenschaft. Ah, okay, nicht so weit weg. Nicht so weit weg. Unter meinem Klarnamen veröffentlichte ich im Januar 1841 in der junghegelianischen Zeitschrift Athenäum zwei Gedichte unter dem Titel Wilde Lieder. In der Rheinischen Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe wurde ich zudem von Anfang an ein Hauptmitarbeiter und übernahm ab 15. Oktober 1842 die Redaktion der Zeitung. Also, es sei denn, das kriegt jetzt noch eine kranke Wendung, aber irgendwie... Das ist Rupert Murdoch, nein. Das ist, genau. Das, ich höre ja gerade viel das Känguru wieder, hier die Känguru-Chroniken und so. Und das eine der Running. Das ist einer ganz heißen Sache auf der Spur. Der Running Gags ja. ist falsch zugeordnete genau. Zitate. Ah, so, die, weil ich war die Anekdote damit schon zu Ende? Na, ich weiß nicht, auf was hast du dich jetzt bezogen, Philipp? Ich wiederum. Es ist ein Känguru. Auch gerade, ja, ich weiß auch, okay, dann bin ich mir sicher, wer es ist, wenn Jürgen so drauf anspielt. Ja, dann verrat's ihm Dominik mal noch nicht. Ja. Vielleicht wird ihn dann die Komik seines Anwurfs gerade bewusst. Lass mich, ja, richtig. Sehr gut. Ah, das Känguru hat mich draufgebracht. Ja, sehr geil. Gut. Und wisst ihr, wie ich jetzt drauf gekommen bin, warum ich was von dem feinen Herrn gerade weiß? Es gibt ein altes Einbruchspiel, also so Computerspiel, das heißt Der Clou. Und ich habe das irgendwie wieder ausgegraben, die Tage mal gespielt. Und das spielt in London. Und absurderweise trifft man da eine Frau, die meint so, ja, irgendwie hier, Karl Marx ist in London gestorben, das geht ja überhaupt nicht. Den muss man unbedingt wo in ein anderes Land wieder überführen, wo er mehr verehrt wird. Und deswegen gibt sie dir den Auftrag, seine Gebeine zu klauen. Was? Okay. Ja, das ist so absurd, weil im ganzen Spiel machst du so Sachen wie, du überfällst oder nein, du brichst in einen Postzug ein, du überfällst ein Altenheim, du brichst in einen Kiosk ein oder dann irgendwie später auch sowas wie in die, wie heißt denn, die Baker Street und so Sachen. Also alles so ikonische Schauplätze, aber auch eben das Grab, wo Karl Marx liegt. Das ist total faszinierend, weil ich habe das Stunden und Tage lang gespielt und ich kann mich null daran erinnern. Wirklich? Ja, klar, früher. Ja, sehr gut. Das war gut. Ja, jetzt erklär doch mal, wer dieser Marx war. Hab ich noch nie gehört. Ich finde es auch immer faszinierend, was der Philipp immer dann für Stories noch dazu auspackt, ja. Warum er diesen komischen Typen jetzt kennt. Ja, da siehst du mal, wie viel Wissen aus Computerspielen man ziehen kann. Das ist echt ein bisschen absurd. So viel spiele ich ja eigentlich gar nicht, aber dann bleibt anscheinend bei mir immer so absurder Kram hängen. Aber das ist auch wirklich der Grund, warum ich weiß, dass er in London verstorben ist, beziehungsweise auch dort beerdigt ist. Was ich nämlich total absurd finde, wenn man sich überlegt, für was Marx steht und wo er gewirkt hat. Da denkt man eigentlich nicht unbedingt, dass der jetzt groß in London unterwegs war. Eine gute Freundin von mir, die spielt nur Two Point Hospital. Und was soll ich sagen, ich würde mich jederzeit von ihr operieren lassen. Von ihr? Da gibt es eine gute Freundin, habe ich Freund gesagt. Auf jeden Fall gibt es so spektakuläre Krankheiten wie, warte mal. Das sind also Spaßkrankheiten. Ja, das ist ja wie eine Art Remake von Theme Hospital. Ja. Und das sind ja auch die gleichen Macher dabei. Da Spieletipps und Co. haben dann ganz viele so Wortwitze, dass dieses Spiel macht zu viel Spaß, ich will nicht geheilt werden und so. Ah, verstehe. Keine Ahnung, verstehe. Aber ich habe jetzt gerade keine Liste der Krankheiten, aber so Riesenkopf und keine Ahnung. Ich glaube, der Riesenkopf war noch in Theme Hospital. Okay, was war da kennst du dich besser aus. Aber du darfst ja bei meiner Operation gerne assistieren. Das ist sehr gut. Ich stelle mich dann an und lache oder so. Darf ich sagen, dass einer von euch knackt und der andere bimmelt? Ja, aber ich bin derjenige, der bimmelt, weil ich wohne direkt gegenüber einer Kirche und es ist jetzt genau 20 Uhr. Das nur am Rande. Achtens. Mein Geburtshaus in Trier ist bis heute zu besichtigen. Viele Jahre nach meinem Tod war aber eine andere Stadt mit meinem Namen eng verwoben. Ja, so eng, dass sie halt nach ihm benannt war, würde ich sagen. Neuntens. Und das, wie heißt denn nochmal die Band, darüber singt? Ich weiß nicht. Neuntens. Ich sollte weit ins 20. Jahrhundert die Welt mit meinen Schriften noch maßgeblich beeinflussen. Und auch heute habe ich auf der ganzen Welt noch Anhänger. Zehntens. Meine philosophischen, politischen und wissenschaftlichen Schriften waren die Grundlage für den nach mir benannten Marxismus. Ja, jetzt wird man schon sehr deutlich mit den Hinweisen. Hinweis Nummer 3. Elftens. Mein mein Name ist Karl Marx. In Klammern, okay, diesen Hinweis müsste es wahrscheinlich nicht mehr geben. Ah, ich meine Kraftklub. Geil. Echt? Okay. Die haben einen Song, der heißt Karl Marxstadt, mit dem Refrain, ich komme aus Karl Marxstadt, bin ein Verlierer, Baby. Okay. Okay. Das klingt nach denen. Also, ja. Vielen Dank, René. Dankeschön. Danke und hört das Känguru. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.